Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Kunde zu bringen. Diejenigen zu heilen, deren Herz zerknirscht ist. Die Gefangenen freizusetzen und die Blinden sehen zu machen.